Zweitens, Österreichs Kampf um den Deutschen Rhein. Untertitel: Erzherzog Karl in Süddeutschland siegreich, Napoleons italienischer Feldzug, der Friede von Campo Formio, Kongress von Rastatt, der Zweite Koalitionskrieg, der Reichsdeputationshauptschluss, Neuer Krieg, die Dreikaiserschlacht bei Austerlitz und der Friede von Pressburg. Trotz des Ausscheidens Preußens kämpfen Österreich und England weiter. Aber die Franzosen können unter der Führung Jourdans vom 5. auf den 6. September 1796 den Rhein überschreiten und die Kaiserlichen müssen über die Lahn zurück. Auch Pichegru geht bei Mannheim über den Rhein, jedoch die Österreicher unter Clairfay zwingen Jourdan wieder zum Rückzug und befreien das belagerte Mainz. Im Herbst sind die Franzosen überall über den Rhein zurückgeworfen. Die Republik eröffnet im neuen Jahre den Kampf mit drei Armeen. Jourdan im Norden, Moreau an der Mosel und die dritte unter Hoche sollen die Nordseeküste gegen England halten. In Italien aber wird der jugendliche General Napoleon Bonaparte aus Ajaccio auf Korsika das Kommando führen. Dieser hat sich bei der Einnahme von Toulon als Artillerieoffizier einen Namen gemacht und später als General einen Aufstand der Pariser Royalisten niedergeworfen. Seine Ehe mit der einflussreichen Josephine Beauharnais hat ihm das Kommando in Italien verschafft. Als Jourdan den Rhein überschreitet, wird er bei Wetzlar vom Erzherzog Karl geschlagen und wieder über den Strom zurückgeworfen. Aber durch einen Erfolg Moreaus bekommt er auch wieder Luft. Der Erzherzog muss vor ihm zurückweichen, und zwar in der Richtung auf Böhmen. So kann auch Moreau durch den Schwarzwald bis nach München vordringen. Baden und Württemberg machen nun unter Verzicht auf ihre linksrheinischen Besitzungen Frieden. Bayern schließt Waffenstillstand. Der Erzherzog hat seine Armee inzwischen verstärkt und wendet sich gegen Jourdan, den er am 24. August bei Amberg und Teiningen zurückwirft und am 3. September bei Würzburg durch den wuchtigen Ansturm der österreichischen schweren Reiterei aufs Haupt schlägt. Noch einmal, am 19. September bei Altenkirchen geschlagen, muss Jourdan mit seiner in Auflösung begriffenen Armee über den Rhein zurück. Moreau rettet sich in meisterhaften Rückzug durch den Schwarzwald. Von den Österreichern bei Emmendingen und Schlingen geworfen, kann er trotzdem am 25. Oktober bei Hüningen über den Rhein zurück. Im Winter fallen auch Kehl und Hüningen in die Hand des Erzherzogs. Die süddeutschen Staaten kehren wieder zum Krieg zurück. Indessen aber haben die Kaiserlichen trotz heldenmütigen und zähen Kampfes den Feldzug gegen Napoleon verloren. Der kühne Heerführer vollbringt mit nur 38.000 Mann die größten Taten des Krieges. Nachdem er seine Soldaten aufgepeitscht hat, wendet er sich gegen die von dem 73-jährigen, auf methodische Kriegsführung eingestellten General Bouillot geführten Österreicher und Sardinier und wirft ihre verzettelten Streitkräfte in den Gefechten von Montenotte, Millesimo, Dega, Ceva und Mondovi, worauf sich die Verbündeten trennen. Sardinien macht am 15. Mai seinen Frieden mit Frankreich. Bonaparte kann mit Verstärkungen den Po überschreiten und nach einer heißen Schlacht an der Adda-Brücke die Österreicher über den Mincio zurückwerfen. In Mailand erpresst der Sieger 20 Millionen Franken von der nach anfänglichem Jubel tief enttäuschten Bevölkerung. Einen Aufstand der Lombarden wirft er nieder. Auch Mantua, das die Österreicher fast uneinnehmbar gemacht haben, beginnt er nun zu belagern. Der 72-jährige Wurmser, vom Rhein her zur Rettung der Lombardei berufen, teilt seine Streitmacht, um Napoleon in die Zange zu nehmen. Dieser aber fällt seine Gegner einzeln an und schlägt sie bei Castiglione und Solferino, bei Vrovereto und Bassano, worauf sich Wurmser mit dem Rest seiner Armee nach Mantua wirft. Aber der unerschrockene Thugut erreicht die Entsendung eines neuen Heeres unter Alvinci, das von Tirol her vorrückt, jedoch wiederum nach Teilung der Armee von Napoleon in heißen Ringen bei Arcole vom 15. bis 17. November und Rivoli vom 14. bis 15. Jänner 1797 geschlagen wird. Nun muss auch Mantua am 2. Februar kapitulieren, Wurmser erhält mit 700 Mann ehrenvollen Abzug. Immer noch hält der Kriegsbaron Thugut am Kriege fest, trotz des Todes der frankreichfeindlichen Zarin, trotz des Anwachsens des Friedensbedürfnisses. Nun soll der siegreiche Erzherzog mit den Franzosen fertig werden. Wir merken an dieser Entschlossenheit die große Tradition der Kaiserin und des Fürsten Kaunitz. Jedoch Bonaparte wirft auch den Erzherzog am Isonzo und Massena erobert den Pass von Tarvis. Die Franzosen dringen hinter den zurückgehenden Österreichern bis Judenburg vor. Ihre Posten stehen bei Leoben. Thugut wird nun zur Nachgiebigkeit gezwungen, obwohl er selbst auf Erhebungen in Tirol große Hoffnungen setzte. Napoleon hat bereits mit Erzherzog Karl Verbindungen angeknüpft und es kommt am 18. April 1797 zum Präliminarfrieden von Leoben, der für Österreich in Anbetracht der militärischen Lage außerordentlich günstig ist, ein Beweis, wie gefährdet der Korse seine zu stark vorgeschobene Armee beurteilte. In Deutschland haben Moreau und Hoschel den Rhein bereits wieder überschritten. Der Leobener Vertrag sieht den Verzicht Österreichs auf Belgien und Mailand vor, gegen Entschädigung mit venezianischem Gebiet. Im endgültigen Vertrag, der zu Passariano bei Udine zustande kommt, erhält Österreich wohl nun das ganze, allerdings inzwischen gründlich ausgeplünderte Venetien mit der Lagunenstadt, doch muss der Kaiser die erfolgte Gründung der Cisalpinischen Republik anerkennen und hat damit seinen Einfluss in Italien verloren. Die Franzosen behalten die von ihnen besetzten ionischen Inseln. Der Herzog von Modena wird für seinen Verlust mit dem Breisgau entschädigt. Der Friede mit dem Reich soll auf einem Kongress herbeigeführt werden. Unter Schonung des preußischen Besitzes und Kölns wird in einem Geheimartikel das linke Rheinufer mit Mainz den Franzosen in Aussicht gestellt. Der Friedenskongress soll zu Rastatt erfolgen. Lehnt das Reich ab, dann kämpft der Kaiser nur mit dem Kontingent weiter, zu dessen Aufstellung er durch die Reichsverfassung verpflichtet ist. Frankreich wird Österreich in seinem Bemühen unterstützen, Salzburg und das Land zwischen Salzach und Inn zu erwerben. Die durch die Abtrennung des Rheinufers betroffenen Fürsten sollen im Einvernehmen mit Frankreich entschädigt werden. Damit haben sich die Franzosen die Möglichkeit eröffnet, in deutschen Angelegenheiten den Schiedsrichter zu spielen.